Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich wurde letztens von einem Magazin gefragt, warum ich Feminist bin, und ich wurde gebeten, meinen Grund dafür in einem Satz auszudrücken. Lass mich raten, du schaffst das nicht in einem Satz auszuführen. Und ich habe noch Zeit, mir das zu überlegen, nur ich finde es irrsinnig schwierig, das Ganze in einem Satz auszudrücken. Deswegen dachte ich mir, ich mache ein ganzes Video, in dem ich euch erkläre, warum ich Feminist bin. Bingo. Grund 1, warum ich Feminist bin, ist, dass ich einige Kurse im Studienfach Gender Studies belegt habe. Oh, Gender Studies. Die sind ja bekannt dafür, besonders wissenschaftlich zu sein. Das heißt, du weißt auf jeden Fall, wovon du sprichst, nicht wahr? Und wenn ich den Leuten erkläre, dass ich Gender Studies zum Teil studiert habe, ist die Reaktion oft so, ach! Ein tolles Geräusch. Mach das doch bitte nochmal. Ach! Ach! Ach! Wie hast du das ausgehalten? Ich hasse Feministinnen. Hey, ganz langsam. Vergiss dabei bitte nicht die Feministin. Und das sagen die Leute einfach so, das spucken sie einfach so hin, ohne ein bisschen nachzudenken. Wenn du nicht weißt, was das Wort Feminismus bedeutet, dann bitte sag nicht, dass du es hasst. Okay, zuerst einmal würde ich sagen, dass die meisten Leute den Feminismus nicht hassen. Hass ist schon ein sehr, sehr starkes Wort, oder meinst du nicht auch? Meinst du nicht vielleicht eher Leute, die mit den Ideen des Feminismus nicht konform gehen? Das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Wenn die Leute an Feminismus denken, dann denken sie gerne an das Bild von Feministinnen, das sie in den Medien vermittelt bekommen, was immer diese radikalen Menschen sind, die Männer ausrotten wollen. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Also ich weiß nicht genau, in welcher Realität du lebst, aber als ich das letzte Mal in die Medien geschaut habe, wurde nicht von randalierenden Radikalfeministinnen gesprochen, die durch die Straßen ziehen und Männer verprügeln. Es war eher das Gegenteil. Und zwar, dass viele feministisch eingestellte Menschen genau an den Schaltstellen in den Medien sitzen, um ihre Narration nach vorne zu bringen, dass der Feminismus was ganz Wichtiges und Tolles sei. Hashtag ausnahmslos, Hashtag Aufschrei. Nicht. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann weiß man, dass es auch innerhalb des Feminismus verschiedene Sparten gibt. Und ja, du kannst Radikalfeministin sein, du kannst aber auch Gleichheitsfeministin sein, du kannst Differenzfeministin sein, du kannst Queerfeminist sein, spirituelle Feministin oder sozialistische Feministin. Es gibt so viele verschiedene Sparten, und wenn du einfach sagst, ich hasse Feminismus, dann sagst du, du hasst alle. Spirituelle Feministin, das ist mir auch neu gewesen. Aber hey, man lernt immer wieder was Neues. Die so sind. Das ist so, als würdest du sagen, ich hasse Musiker und in Wirklichkeit hasst du Menschen, die Gitarre spielen. Wow, das war, glaube ich, die schlimmste Analogie, die ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Und nur so nebenbei, normalerweise hassen alle immer die Bassisten. Grundsätzlich geht es nicht um die Unterdrückung des Mannes oder die Hervorhebung der Frau, sondern einfach um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ja, die altbekannte Definition aus dem Wörterbuch. Wir haben da nur ein kleines Problem. Und zwar ist das Wörterbuch deskriptiv und nicht präskriptiv. Das heißt, die Verhaltensweisen von Feministinnen oder Feministen müssen nicht dementsprechen, was im Wörterbuch steht. Von daher macht es wenig Sinn, die Wörterbuchdefinition als Erklärung oder Grundlage heranzunehmen, wenn man sich auch einfach anschauen kann, was gemacht wird. Und da ist leider der Fall ein bisschen anders. Und viele Feministinnen setzen sich eben nicht für die Gleichberechtigung ein, sondern in vielen Fällen für Sonderrechte. Und ich finde nicht, dass es was Schlechtes ist, also bitte überlegt, bevor ihr Dinge sagt wie ich hasse Feminismus. Der zweite Grund, warum ich Feminist bin, ist, weil ich merke, dass es in meinem Bekanntenkreis bei vielen Menschen so richtig tief verankerte Gender-Normen gibt, die ich sehr gefährlich finde. Die du sehr gefährlich findest? Klingt das nicht ein bisschen alarmistisch? Ich meine, manche Leute haben eben noch sehr traditionelle Vorstellungen davon, wie die Geschlechterrollen verteilt sein müssten. Aber was ist daran genau gefährlich? Zum Beispiel habe ich mich mal mit Bekannten unterhalten, und das war eine erwachsene Frau. Und irgendwann hat mein Gegenüber die Aussage getroffen, naja, wenn ein Mann etwas macht, dann wird er das ohnehin immer besser machen als eine Frau. Und ich habe dann so gefragt, wieso sagst du sowas? Und ihre Argumentation war, Männer sind biologisch dazu veranlagt, Dinge einfach viel besser zu können. Und Frauen sind halt quasi einfach zweitrangig. und schlechter geboren als der Mann. Also zuerst einmal glaube ich nicht, dass das Gespräch genau so abgelaufen ist, aber selbst wenn das wahr sein sollte, dann nur mal so unter uns ehemaligen Studenten, du kennst doch bestimmt den Begriff der anekdotischen Evidenz. Das heißt, nur weil du in deinem Bekanntenkreis ein Beispiel von solchen gefährlichen Gendernormen findest, heißt das noch lange nicht, dass es eine weit verbreitete Ansicht ist, die in irgendeiner Weise jemanden gefährdet. Und ich wusste dann gar nicht, was ich sagen soll. Es hat mich einfach nur so traurig gemacht, dass mir eine erwachsene Person gegenübergesessen ist, die das wirklich dachte. Und sie war halt einfach so zufrieden mit dieser Annahme, ja, ich bin halt einfach schlechter als Männer. Als alle Männer. Ja, es ist schon eine etwas dämliche Ansicht, um ehrlich zu sein, aber ganz ehrlich, wenn sie damit zufrieden ist, was ist das Problem? Oder kann niemand zufrieden sein? Muss man als Verbreiter der feministischen Ideologie auf jeden Fall dafür garantieren, dass jeder das Gleiche denkt wie man selbst und kann auch nicht abseits davon zufrieden sein? Ich glaube jetzt nicht, dass diese Person dumm ist, aber wenn du diese Dinge seit deiner Kindheit oft genug hörst in den Medien und von den Menschen um dir, dann fängst du halt irgendwann an, das zu internalisieren und dann glaubst du das. Ah, jetzt kommen wir zu den feministischen Fachbegriffen. Internalisierte Misogynie. Ich bin Feminist, um so vielen Leuten wie möglich zu sagen, dass das nicht stimmt. Das haben wir inzwischen gemerkt, dass du ein sehr, sehr großes Geltungsbedürfnis hast. Wo wir schon bei den Medien sind, ich bin auch Feminist, weil ich so Dinge wie Gender Marketing sehr, sehr hasse. Und ich okay, also man darf nicht den Feminismus hassen, aber du darfst das Gender Marketing hassen. Doppelstandard, maybe? Dann gehe und dort gibt es eine Abteilung mit Büchern für freche Frauen. Und das Problem ist nicht nur, dass Frauen dann das vielleicht das Gefühl haben, sie müssen dort einkaufen. Erstens, warum soll das ein Problem sein, wenn Marketing auf das Geschlecht ausgerichtet wird und sich Frauen davon angesprochen fühlen? Und zweitens, hält es dich wirklich davon ab, dass du dir solche Bücher kaufst, weil dein bestimmtes Geschlecht angesprochen wird? Ernsthaft? Sondern das Problem betrifft auch Männer, denn zum Beispiel mich interessieren unzählige Titel aus der Abteilung freche Frauen, aber ich habe das Gefühl, dort habe ich nichts verloren, ich bin ein Mann, ich bin keine freche Frau. Tatsächlich, das war also wirklich der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Oh mein Gott. In einer feministischen Buchhandlung würde es sowas nicht geben. Und eine feministische Buchhandlung ist für mich keine Buchhandlung, in der es nur Bücher für Frauen gibt, sondern eine Buchhandlung, in der es Bücher für alle Geschlechter gibt. Egal ob frech oder nicht. Ich kann genauso gut ein frecher Mann sein. Ach. Okay, das heißt, eine feministische Buchhandlung, die bewusst den Begriff in seinem Namen trägt, indem es um die Befreiung der Frau in Anführungszeichen geht, hätte keine Bücher, die speziell an Frauen gerichtet sind, sondern Bücher für alle Geschlechter. Ich kann meinen Verstand überhaupt gar nicht um diesen Bullshit herumwickeln, um zu verstehen, wie man auf solche Gedankengänge kommt. Apropos Bücher für freche Frauen, ich habe dieses Buch gelesen, in dem Feminismus sehr schön und durch persönliche Geschichten erklärt wird und es gibt darin eine nette Passage, in der ein Feminismus-Test ist und dieser Test lautet so: Hast du eine Vagina? Nein. Möchtest du selbst über diese Vagina entscheiden? Also wenn ich eine Vagina hätte, würde ich vermutlich selbst darüber entscheiden wollen, aber was soll mir dieser Test jetzt sagen? Wenn du beide Fragen mit Ja beantwortet hast, gratuliere, du bist Feministin. Okay, also es ist quasi jede Frau, die nicht selbst zerstörerisch und extrem unterwürfig handelt, eine Feministin. Und Männer können per se keine Feministen sein, weil sie keine Vagina haben. Okay. Und ich möchte das Ganze ausweiten. Ich finde, auch wenn man keine Vagina hat und möchte, dass Leute mit Vagina über diese Vagina entscheiden können, dann ist man ebenfalls Feminist. Gratuliere. Oh, vielen Dank, dass du den Begriff erweitert hast, denn jetzt kann endlich auch jedermann Teil der feministischen Bewegung werden. Ganz, ganz, ganz toll. Außerdem bin ich Feminist, weil ich zum Beispiel früher, als ich jünger war, sehr gerne Kleidung aus der Frauenabteilung gekauft habe und Leute mich immer dafür ausgelacht und... Sicher, dass sie sich wegen der Kleidung ausgelacht haben? Besonders, egal ob man das dem T-Shirt angesehen hat oder nicht, wenn sie mich gefragt haben, woher hast du das, und ich sag aus der Frauenabteilung, dann war das sofort lustig und ich war absolut lächerlich, denn ich trage ein Oberteil für Frauen. Aber gleichzeitig war es absolut okay, wenn Mädchen aus meiner Klasse T-Shirts aus der Männerabteilung gekauft haben. Stimmt, das ist wirklich unfair und ein ganz klarer Doppelstandard. Ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, dass du darauf hinweist. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Und ich habe das so verstanden, dass es einfach okay ist, für Frauen Männerkleidung zu kaufen, denn Mann sein ist ja super und toll, aber für einen Mann ist es nicht okay, Frauenkleidung zu tragen und zu kaufen, denn wieso würde man als Mann sowas Degradierendes tun, wie ein Frauen-T-Shirt tragen? Was ist los mit dir? Okay, vergiss, was ich eben gesagt habe. Ich habe dich doch falsch eingeschätzt. Klar, mehr Freiheiten für Frauen bedeutet natürlich ganz klar Unterdrückung und weniger Freiheiten für Männer bedeutet ganz klar Privileg und höher gestellt. Ja. Und deswegen finde ich, wir brauchen Feminismus. Das ist halt nur immer so diese Kleinigkeiten, die, die jetzt niemand so aussprechen würde. Aber ja, die sind solche Kleinigkeiten, dass sich die meisten Leute darüber gar keine Gedanken machen und sie deswegen wahrscheinlich nicht aussprechen. Die ja doch irgendwie in uns drin sind. Und selbst in mir, ich bin nicht unschuldig in dem Ganzen. Natürlich bist du nicht unschuldig, denn du hast ganz klar ebenfalls die Erbsünde, da du zwischen deinen Beinen vermutlich keine Vagina hast. Aber ich versuche halt immer so diese Dinge in meinem Kopf zu entdecken und die wegzunehmen. Also was auch immer du in deinem Kopf entdeckst und dann wegnehmen möchtest, mach es besser nicht. Ich bin Feminist, weil ich heute durch die Straßen gegangen bin und ich habe eine Werbung gesehen für ein Frauenmagazin und es ist diese Werbung. Schokolade in Energie umwandeln können wir. Ja, wenn ich diese Werbung gesehen hätte, hätte ich auch vermutet, dass es sich dabei um eine Werbung für ein Frauenmagazin handelt. Denn entsprechend der Leserschaft ist das schon relativ klar auf die Zielgruppe der Frauen, die das lesen, zugeschnitten. Wo ist das Problem? Und was mich an dieser Werbung stört, ist, dass es eine dieser Werbungen ist, die sich selbst als feministisch bezeichnet. Und wäre das nicht eigentlich ein sehr großer Erfolg für den Feminismus, wenn man inzwischen so weit im Mainstream angekommen ist, dass man Werbung schaltet, die feministisch ist? Also aus meiner Sicht wäre das ein ziemlich großer Erfolg für eine ideologische Bewegung, dass man an diesem Punkt gekommen ist. Ich habe das Making-of-Video gesehen und ich habe Interviews mit den Leuten gesehen, die diese Werbung gemacht haben und sie alle meinten, Frauen können alles. Und vielleicht bin ich durch mein Studium und durch meinen Freundeskreis ein bisschen hypersensibel in diese Richtung geworden. Ja, hypersensibel ist das richtige Wort dafür. Aber ich finde die Aussage, Schokolade in Energie umwandeln können wir, nicht sonderlich feministisch, auch wenn es vielleicht so gedacht war und auch wenn der Gedanke ein guter war, denn es ist halt irgendwie so typisch so, oh, ich bin eine Frau und ich nasche so gerne Schokolade. Was machst du da? Kalorien sind kleine Monster, die nachts die Kleidung enger nähen und deswegen, weil ich so viel Schokolade genascht habe, oh, ich ungezogenes Mädchen, muss ich jetzt joggen gehen. Was auch immer du da machst, mach es bitte nie wieder. Und es ist auf vielen Ebenen so blöd und wenn man sich die anderen Sujets dieser Plakatkampagne ansieht, dann geht es darin um Schokolade, Männer bzw. Mutterschaft und Mode. Und das sind so die drei Dinge. Das können wir als Frauen. Und ja, genau diese Themen würde ich auch in einem Frauenmagazin erwarten, denn die meisten Leser dieser Magazine sind Frauen, die sich für diese Themen interessieren und die meisten Inhalte werden von weiblichen Redakteuren geschrieben, die der Meinung sind, dass die weibliche Leserschaft eben genau diese Themen gut findet. Wäre das nicht der Fall, würden sich die Themen ändern, weil sich die Hefte nicht mehr verkaufen. Das hat nichts mit Diskriminierung oder nicht Feminismus zu tun, sondern ist eine ganz simple Firmenentscheidung, Marketingentscheidung, um zu sagen, hey, damit verdienen wir unser Geld. Ich denke mir, Frauen können Mutter sein, Frauen können sich schön anziehen und toll stylen, aber die Sache ist die, das kennt man schon so aus den Werbungen. Das ist, Frauen können mehr als das. Wo ist die Werbung, wo steht, Präsidentin sein können wir oder Maschinenbau studieren können wir. Das wäre einfach mal so erfrischend, aber das macht man nicht. Ja, genau. Wenn ich durch die Straßen laufe, sehe ich auch jedes Mal die Werbung, wo ein Mann abgebildet ist, wo drauf steht, Präsident sein können wir, Maschinenbau studieren können wir. Das ist natürlich eine feministische Werbung, für die jetzt alle applaudieren, aber ganz ehrlich, so feministisch finde ich sie nicht, also bitte. Tut mir leid, dass dein hoher Standard des Feminismus nicht erreicht wurde. Vielleicht solltest du mal einen Leserbrief an die Zeitschrift schreiben. Und zu guter Letzt bin ich Feminist, weil ich finde, dass dieses Wort in unserer Gesellschaft so negativ behaftet ist. Sobald du sagst, ich bin Feminist, gehen in manchen Leuten so diese roten Alarmglocken los, die auch losgehen, wenn ich sage, dass ich Gender Studies studiert habe, weil sie... Mit diesem Video hast du an diesem Bild auch nicht wirklich viel geändert. Sie sich denken, oh, du möchtest allen Männern den Penis abschneiden, und so ist es nicht. Und ich finde, deswegen sollten wir das Wort Feminist und Feministin und Feminismus einfach so oft wie möglich verwenden. Und genau, wir sollten den Begriff Feminismus so oft wie möglich verwenden, weil Feministinnen den Männern nicht den Penis abschneiden wollen. Ich kann diese Logik nicht mal im Ansatz nachvollziehen. Wenn wir alle einfach sagen, ich bin Feminist oder ich bin Feministin, vielleicht verstehen dann die Leute eines Tages, was dieses Wort tatsächlich bedeutet und dass es wirklich nicht so fürchterlich ist, wie alle immer denken. Und deswegen möchte ich einfach abschließen, indem ich sage, ich bin Feminist. Es müssen einfach alle so oft wie möglich wiederholen, damit es irgendwann so weit in das Gedächtnis eingebrannt ist, dass einfach alle sagen, hey, ich bin Feminist, aber auch überhaupt gar nicht wissen, warum sie Feminist sein sollten. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Taktik, ganz ehrlich. Sagt mir doch in den Kommentaren, warum ihr Feministinnen oder Feministen seid. Es interessiert mich wirklich sehr und vor allem, ihr könnt ruhig ausholen. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, in einem Satz formuliere. Ciao! Um mal zusammenzufassen, was du in diesem Video gesagt hast. Du bist Feminist, weil du erstens Gender Studies studiert hast, zweitens, weil es angeblich Gendernormen bei Einzelpersonen gibt, die du gefährlich findest, drittens, weil du gerne Frauenkleidung tragen willst und du deswegen ausgelacht wirst. Ich meine, okay, das ist natürlich nicht nett, aber ich weiß nicht, ob das eine Aufgabe des Feminismus ist oder ob du da vielleicht einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen entwickeln solltest und darauf scheißen solltest, was andere Leute über dich sagen. Und viertens, weil du Werbung, die auf die Geschlechter zugeschnitten ist, hasst. Ja, das ist letztendlich aber nicht deine Entscheidung, sondern eine private Entscheidung. Und zwar der privaten Unternehmen, wenn die der Meinung sind, dass ihre Produkte sich besser verkaufen, wenn sie das gendern oder die Werbung dafür gendern, ist das deren freie Entscheidung. Wenn du das ändern möchtest, dann wäre es gut, wenn du irgendwelche Studien oder sonstigen Erkenntnisse heranziehst, um zu zeigen, ja, das ist wirklich gefährlich, anstatt YouTube-Videos zu machen und so zu tun, als wäre das mehr als offensichtlich. Wenn das die Gründe sein sollen, warum du Feminist bist, dann brauche ich mir ja keine Gedanken machen, warum ich keiner bin. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder auf meinem Blog vorbeischauen. Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Dr. Rant.